Hoch im Himmel, bei den Sternen, liegt ein Land, das man nur sieht, wenn man träumt so lieblich klängen, eines irisch wiegen Lied. In dem Traum, den Kinder träumen, man sie fröhlich spielen sieht, wenn sie lauschen, friedlich schlafend, diesem schönen Wiegenlied. Diesem Traum wird ein jedes Kind der Erde so gern träumen in der Nacht, liebevoll umwacht von Mama und Papa. Dieser Traum. Hoch im Himmel, bei den Sternen, liegt ein Land, das man nur sieht, wenn man träumt so lieblich klängen, eines irisch wiegen Lied. In dem Traum, den Kinder träumen, man sie fröhlich spielen sieht, wenn sie lauschen, friedlich schlafend, diesem schönen Wiegenlied. Gern wird ein jedes Kind, das man schlafend findet, ihm träumen, den Traum durch die dunkle Nacht, liebevoll umwacht beim Träumen. Traum durch die dunkle Nacht.